Anlässlich des Tages des Leuchtenerstehens gab es am 16. Februar im Hafen Nampo eine feierliche Veranstaltung der Besatzungen des Schiffes unter panamaischer Staatsflagge Taiyan und des Schiffes von Taipei von China Changhong I. Die Redner unterstrichen, dass Feldherr Kim Jong-il als hervorragender Denker und Theoretiker, außergewöhnlicher Politiker und Sonnenherrführer die DFRK zur unantastbaren Atommacht im Osten und zur Raumfahrtnation entwickelt und die Sache der Souveränität der Welt siegreich geführt hatte. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.